Jedes Jahr freuen sich die Kinder auf die Weihnachtszeit. Jedes Jahr dasselbe Lachen, Strahlen, ja. Kinderaugen sagen immer nur die Wahrheit. Wonderful dreams and love and peace for everyone. Living your life in perfect harmony. Wonderful dreams and love and peace for everyone. Wir freuen uns jedes Jahr auf die Weihnachtszeit. Jedes Jahr das gleiche Strahlen, Kinderaugen leuchten hell, wenn die Kerzen strahlen am Weihnachtsbaum. Oh ja, dann ist Weihnachtszeit, so ist das. Jedes Jahr das gleiche Strahlen, jedes Jahr das gleiche Glück. Und wer von uns Erwachsenen denkt nicht gern an seine Kinderzeit einmal zurück? Wonderful dreams and love and peace for everyone. Living your life in perfect harmony. Wonderful dreams and love and peace for everyone. Living your life in perfect harmony. Ja, dieses Jahr ist wieder Weihnachten. Und alle freuen sich drauf, ob die Großen oder Kleinen. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, schon mal im Voraus. Freunde der Sonne, Freunde der Nacht. Have fun. Wonderful dreams and love and peace for everyone. Living your life in perfect harmony. Wonderful dreams and love and peace for everyone. Living in life in perfect harmony. Ja, frohe Weihnachten. Liebe Kinder, liebe Erwachsene. Have a nice day.